Teil 2. Was ist Glück? Ist es mehr als nur das Gegenteil von Unglück? Kann man die guten Augenblicke verlängern? Macht Geld glücklich? Können wir ein Leben lang in denselben Menschen verliebt sein? Und worin liegt das höchste Glück? Seit jeher denken die Menschen über diese Fragen nach. In den letzten Jahren hat die Hirnforschung überraschende Antworten gefunden. Zentral dabei sind zwei sehr junge Einsichten. Die eine betrifft die Teile des Gehirns, die Wohlbefinden erzeugen. In unseren Köpfen sind eigene Schaltungen für Freude, Lust und Euphorie eingerichtet. Wir haben ein Glückssystem. So wie wir mit der Fähigkeit zu sprechen auf die Welt kommen, sind wir auch für die guten Gefühle programmiert. Die andere, noch überraschendere Erkenntnis war, dass sich auch das Gehirn eines erwachsenen Menschen weiter verändert. Bis vor wenigen Jahren glaubten Wissenschaftler, dass das Gehirn, ähnlich wie die Knochen, spätestens am Ende der Pubertät ausgewachsen sei. Doch das genaue Gegenteil trifft zu. Wann immer wir etwas lernen, verändern sich die Schaltkreise in unserem Gehirn. Neue Maschen im Geflecht der Nervenzellen werden geknüpft. Mit geeigneten Mikroskopen kann man diese Verwandlungen unter der Schädeldecke sogar sichtbar machen. Wenn Sie dieses Hörbuch gehört haben, wird es in Ihrem Kopf anders aussehen als vorher. Nicht nur Gedanken, sondern erst recht Emotionen bringen diese Umbauten in Gang. Das heißt, mit den richtigen Übungen kann man seine Glücksfähigkeit steigern. Wir können unsere natürliche Anlage für die guten Gefühle trainieren, so wie wir uns eine Fremdsprache aneignen.